Der Lieblingswalzer Paul Linkes, Verschmähte Liebe, vor 40 Jahren entstanden. Und nun, in deinen Augen steht es geschrieben. Eine Bitte noch, lieber Meister Linke, das Glühwürmchen-Idyll, ja? Bitte sehr. Wann und wo begann das kleine Glühwürmchen zu flimmern und zu schimmern? Das Glühwürmchen ist entstanden 1902, und zwar im Domhotel in Köln. Und von dort aus hat es dann seine Reise angetreten, hinaus in die Welt. Ja, wirklich. Es wurde ein Weltschlager im wahrsten Sinne des Wortes. Die siamesische Wachtparade.